Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Viel Spaß, hier ist die Elite. Einen schönen guten Tag, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Elite, das Laberziehen, Glück auf. Mit mir am Mikrofon, das Zeilenende, das mit mir zusammen Luigi Pantisano interviewt hat. Richtig, unser guter Freund Luigi Pantisano von den Linken zum zweiten Mal im Podcast, quasi das Rematch. Für alle, die ihn nicht kennen, Luigi Pantisano ist bei den Linken. Er ist unser liebster Oberbürgermeisterkandidat der Herzen für die Stadt Konstanz gewesen und bewirbt sich jetzt als Stadtrat aus Stuttgart für den großen Bundestag. Ja, und man muss ja dazu sagen, ich habe ja so ein paar riesig große Ideen natürlich gepitcht. Also mal schauen, vielleicht wird ja demnächst auch bei linker Politik Elitepolitik mitgemacht. Also ich habe ja einige Sachen, die dann doch etwas fantastischer sind, gepitcht. Mal schauen, was davon ins nächste Parteiprogramm wandert. Was natürlich auch zu sagen ist, die Tonqualität könnte möglicherweise etwas wackelig sein für den einen oder anderen. Das liegt zentral daran, dass wir eine etwas ungewöhnliche Aufnahmesituation hatten. Wir hatten natürlich ein Ferngespräch, denn ich sitze immer noch in Leipzig und das wird sich auch nicht ändern. Für Interviews höchstens dann mal, wenn ich wirklich in Stuttgart zu Besuch bin, aber Wir haben tatsächlich die Aufnahme ohne Schnitt gewagt. Heißt, wir konnten nicht schneiden, weil wir uns gegenseitig über Zoom gehört haben. Richtig. Und ja, das ist tatsächlich die Herausforderung dieses Jahr, dass wir quasi entweder einen Mitschnitt auf der Seite gegenüber uns einsammeln oder über das System aufnehmen. Das heißt, über das Kommunikationssystem, über das wir reden, also Zoom, WebEx, wie auch immer, und dort dann quasi die Gesamtspur übernehmen. Und ja, das wird sich auch so schnell nicht ändern, außer wir haben irgendwann ein Audio-Interface. Und ja, ich sag mal so, wenn die Spendenbereitschaft der Hörerschaft groß genug ist und wir damit dann irgendwann immer die Serverkosten decken, ist die nächste Investition ein Audio-Interface. Heißt, ihr habt's in der Hand, wie es klingt. Aber das soll euch nicht weiter bekümmern, wenn ihr nichts in den Hut werfen wollt. Das Gespräch mit Luigi bietet euch ganz viel inhaltliches Futter zum Nachdenken. Hoffentlich ist es hilfreich bei eurer Wahlentscheidung. Wir wünschen euch viel Spaß. Genau, und ich wollte einfach nur an dieser Stelle quasi Qualität vergesellschaften. Viel Spaß. Ringfreie Runde 2. Wir sprechen mit Luigi Pantisano wie bereits vor 4 Jahren. Hallo. Hallo. Schön, dass wir uns wieder unterhalten. Ja, ging ja doch dann schneller als gedacht. Eigentlich war ja jetzt eigentlich so ein launiger Herbst in Stuttgart geplant, wo wir dann wieder mit unseren Gesprächspartnern sprechen und mal über eine Bundestagswahl vielleicht nachdenken. So ist es ein Winter geworden. Ja, wir fangen mal launig an und gehen dann in die Themen rein. Lange galt ja die Linke als die Nachfolgepartei der SED. Wir sprachen letztes Mal ja auch schon darüber. Mit der Abspaltung von der BSW stellt sich jetzt allerdings die Frage, wer ist denn nach der Scheidung jetzt eigentlich Herr über das SED-Vermögen? Wer gilt denn jetzt klischeehaft als die SED-Nachfolgepartei? Wer hat die Nachfolgerechte? Weil wenn jetzt irgendwann eine Vermögensteuer kommt, muss ja auch Vermögen versteuert werden, also auch das SED-Vermögen. Wer ist rechte Nachfolger? Also das weiß ich ja, ich sag nicht. Ich glaube auch, dass die Linke heute eine komplett andere Partei ist, wie sie es war vor... Wie viele Jahre ist es jetzt her? Über 20 Jahre, 25 Jahre her? Noch viel mehr. Es ist über 30 Jahre 30 her, aber. Jahre, sogar 35 aber Jahre frag mal bei der CDU Jahre nach. Her. 35 Jahre später. Also zum einen eine andere Partei, politisch und inhaltlich, aber eben auch, das muss ich sagen, in der Struktur der Mitglieder. Während ich, als ich vor 30 Jahren Mitglied geworden bin, noch zu den wenigen aus dem Westdeutschland gehörte, der in die PDS damals eingetreten ist als wirkliche direkte Nachfolgepartei, sind heute in der Linken, die im Zusammenschluss aus der WASG und der damaligen PDS ist, eine ganz andere Partei. Wir haben so viele neue und junge Mitglieder, dass ich sagen würde, dass wir vielleicht an der Hand abzählen können, wer noch Mitglied war zu Zeiten, als es die Mauer noch gab. Somit ist ja, es, glaube ich, längst und lang überholt. Und genau, aber die Linke hat als Bundesgeschäftsstellensitz noch ein historisches Gebäude, das aber auch schon in Händen der Kommunistischen Partei war und anderer Gruppierungen. Somit könnte man sagen, es gibt noch so ein paar Räume, wo auch mal SED-Funktionäre durchgelaufen sind. Aber die Partei, die das damals war, ist und war eine ganz andere Partei wie das, was heute die Linke ist. Ja, das ist sowieso, also das war jetzt auch eher der launige Einstieg, weil tatsächlich, wir hatten es halt mal davon und das ist ja auch so. Ich meine, ich wohne in der Zwischenzeit in Leipzig. Also ich kriege jetzt den Osten live mit und dementsprechend auch hier hast du ganz andere Probleme in den Köpfen als jetzt irgendwelche DDR-Themen noch dementsprechend. Ja. Ja, also lass uns in die Themen einsteigen. Reden wir über das Klima. Wie retten wir das Klima? Also erstmal ist die Frage überhaupt, wer ist eigentlich noch bereit, das Klima zu retten? Also mein Eindruck ist, dass das Klima jetzt in diesem Bundestagswahlkampf kaum noch eine Rolle spielt. Ihr seid die Ersten, die das als erstes fragen. Ich habe eher den Eindruck, bei jetzt verschiedensten Veranstaltungen, dass es, wenn überhaupt, dann das letzte Thema ist oder irgendjemand aus dem Publikum meldet, jetzt heute wurde nichts zu Klima gesagt, so als sei es nicht die größte Herausforderung unserer Zeit und zukünftiger Generationen, die Klimakrise zu lösen, die Klimakatastrophe, die sich abspielt. Aber scheinbar spielt das für die wenigsten noch eine Rolle. Wie lösen wir das, indem wir überhaupt handeln, indem wir uns an die vereinbarten Abkommen, die auf über nationaler Ebene, also internationaler Ebene, auf nationaler Ebene, auf lokaler Ebene beschlossen und unterzeichnet worden sind von so gut wie allen Parteien, auch erfüllen. Ich nehme mal nur einen Punkt heraus, ja, die Verkehrspolitik. Ein Drittel des CO2-Ausstoßes wird aufgrund von Verkehr verursacht, meistens Autoverkehr, meistens durch Verbrennermotoren. Und dort gibt es sehr viele einfache Mittel, die man machen könnte, ohne dass viel Geld ausgegeben werden muss oder technologisch irgendwie nachgeholfen werden muss, wie zum Beispiel ein Tempolimit. Deutschland ist eines der wenigen Länder, die kein Tempolimit haben auf Autobahnen oder auch innerorts nicht oftmals. Das heißt, ein Tempolimit auf Autobahnen von 130 oder 120 würde Millionen Tonnen CO2 einsparen. Dafür müssen wir eigentlich gar kein Geld ausgeben, sondern das einfach nur beschließen politisch. Aber die Ampelregierung hat das auch durch den Widerstand der FDP nicht hinbekommen, ja, und gleichzeitig wird dann über sowas wie E-Fuels diskutiert oder irgendwelche Fantasie-Hokus-Pokus-Technologien, die man sich erträumt, die es vielleicht irgendwann geben wird, die es aber faktisch nicht gibt, und hält dann Bestehenden fest. Und somit reißen wir Jahr für Jahr die Ziele beim Verkehr oder bei Bauen. Ja, Bauen ist der andere Bereich. Ein Drittel des CO2-Ausstoßes kommt aufgrund des Baugewerbes. Man will die Wohnungskrise, die Mietenkrise lösen, indem man neue Wohnungen baut. Dabei ist eigentlich klar, dass das Problem der Mietenkrise ist nicht fehlende Wohnungen, sondern zu hohe Mietpreise. Und diese hohen Mietpreise kriegen wir nicht gedeckelt, indem wir mehr Wohnungen bauen, weil es wird permanent gebaut und meistens wird auf landwirtschaftlichen Flächen gebaut. Dort wird Boden wertvoller zerstört, es wird neu gebaut. Wir haben aber ausreichend Wohnraum, weil es wird ja gebaut und die Wohnbevölkerung ist eigentlich fast identisch geblieben die letzten 20 Jahre. Und trotzdem steigen die Mieten. Es gibt Städte mit zehntausenden leerstehenden Wohnungen. Das heißt, dafür bräuchte es eher einen Mietendeckel. Es bräuchte eher Programme um Wohnraum, in denen nur ein Mensch wohnt, mit 100 Quadratmetern, wo Wohnräume kleiner gemacht werden, noch angepasst an den Bedarf der Menschen. Viele Menschen leben als Single, viele Ältere leben alleine in viel zu großen Wohnungen. Dort müsste angesetzt werden, statt dass man neu baut. Auch Bestandshäuser, Bestandsgebäude werden leichtfertig abgerissen und neu gebaut und wird auch sehr viel CO2 ausgestoßen. Alles unnötig. Ich denke, da gäbe es sehr viel zu holen und zu machen. Und die ganze Energiefrage, Energiesektor von Windrädern bis zu Solartechnologie und allem anderen, was notwendig ist, die Wärmewende, die notwendig ist. All da muss sehr viel investiert und umgesetzt werden. Auch das ist schwierig, auch das kaum umgesetzt werden, weil die Bundesregierung und die letzte Bundesregierung eine Schuldenbremse eingeführt hat und an dieser festhält, indem man eigentlich gar nicht mal mehr, nicht mehr das Geld sich holen kann, um Investitionen zu tätigen. Ja, ich glaube, zur Schuldenbremse kommen wir nachher nochmal. Aber du hast ja, du hast zwei große Themenkomplexe, wenn wir nochmal aufs Klima zurückkommen, angesprochen. Das eine ist da das Thema Verkehr und das andere ist das Wohnen. Wenn wir mal über den Verkehr sprechen, wir sind ja jetzt beide in der Region Stuttgart ansässig und ich habe mal nachgezählt, ich habe jetzt das vierte Jahr in Folge eine Stammstreckensperrung im Sommer vor der Nase. Ich kriege also eher weniger ÖPNV als mehr und das in einem Ballungsgebiet. Wie schaffen wir das, dass wir mehr ÖPNV bekommen in den nächsten 4, 8, 12 Jahren? Ja, da gibt's verschiedene Punkte. Zur S-Bahn komme ich gleich, aber das ist, glaube ich, der hinten anstehende. Wir bekommen mehr ÖPNV, indem wir mehr Busse auf die Straße bringen, okay. Straßenbahn auf die Straße bringen und die in einem höheren Takt und in der Fläche das ausbauen. Das ist aber oftmals gar nicht möglich, ja, wenn wir jetzt in der Region Stuttgart sind und die Stadt Stuttgart nehmen. Wir hätten die Kapazität, dass es auf den Linien, die durch die Innenstadt führen, auf den wichtigen Linien, ja, auf den wichtigen Verkehrsadern der Stadt, könnten wir Takte machen von 5 Minuten. Das ist aber gar nicht möglich. Die Takte gehen auf maximal 10 Minuten und die sind schon auch sehr knapp, weil die Busse permanent im Stau stehen würden, weil die Menge an privat auf der Straße rumfahrenden Autos so hoch ist, dass ich keine höheren Takte machen kann. Busbevorrechtigungsspuren, dass die Busse auch Vorfahrt haben, vorbei an Stau, an privaten Autos, sind kaum möglich, kaum umsetzbar, weil Autos unnötig rumstehen auf Parkplätzen. Das heißt, das eine wichtige Ziel im Verkehrsbereich ist, den privat genutzten Autoverkehr zu reduzieren. Das heißt, insgesamt den Anteil der Autos, nicht irgendwie den Verbrennermotor nur durch E-Motoren auszutauschen, sondern grundlegend die Hälfte mindestens der heute durch die Städte fahrenden Autos zu reduzieren. Dann habe ich den Raum, um Bus auszubauen, aber eben auch, um Fahrradspuren auszubauen, die ein richtiges Radnetz ermöglichen und nicht irgendwie Radspuren, die irgendwo anfangen und mitten auf der Straße oder Kreuzung aufhören und keinen Zusammenhang haben oder seltenen Zusammenhang haben. Das heißt, dort müsste man ansetzen, weniger Autos, weniger private Autos ausbauen. Wie machen wir das? Gehen wir dann durch Stuttgart und hängen einfach an so pauschal an alles, was mehr als 50.000 neu gekostet hat, ein, du kommst hier nicht mehr rein, Schritt dran. Wie man es umsetzt mit den Autos? Wie reduzieren wir den Individualverkehr dann? Es gibt ganz verschiedene Wege. Ja, da gibt es verschiedenste Methoden und Vorgänge. Ich nehme mal das eine Beispiel aus Kopenhagen. Kopenhagen hat es so gemacht. Die haben natürlich sehr früh damit angefangen, leider im Unterschied zu uns, vor über 20 Jahren, und haben jedes Jahr mehrere Prozent an Parkplätzen reduziert im öffentlichen Raum. In dem Moment, wo ich keine Parkplätze habe, wo ich mein Auto abstellen kann, reduziert sich der Anteil der Autos. Das ist eine wissenschaftliche Erkenntnis. Das ist der erste Schritt. Das heißt, immer dann, wenn die eine Baustelle eingerichtet haben irgendwo und 3 Parkplätze dann belegt worden sind durch eine Baustelleneinrichtung, haben die diese Parkplätze nicht wieder eingerichtet. Mhm. Und Menschen fühlen sich dran, die nehmen ab und dann ist es weniger. Das ist das eine. Das heißt, unnötige Parkplätze abschaffen, insgesamt Parkplätze in der Innenstadt, auch in Innenstädten, vor allem dort, wo sehr viel auch ÖPNV vorhanden ist, ganz wegzunehmen, dass man gar nicht die Möglichkeit hat, reinzufahren. Das zweite ist, und das ist auch wichtig, den ÖPNV im Preis zu senken. Das heißt, günstigerer Nahverkehr führt dazu, dass Menschen auch weniger privat Auto nutzen und auch kurze Strecken ja nutzen. Da haben wir jetzt auch die Erkenntnis vom 9-Euro-Ticket in dieser kurzen Zeit und in der Anfangsphase vom Deutschland-Ticket, dass man festgestellt hat, dass da prozentual der Anteil derer, die ihr Auto stehen lassen, auf jeden Fall steigt. Das heißt, der erste Schritt wäre, zu sagen, wir geben euch weniger Möglichkeiten, aber der zweite Schritt auch, wir geben euch mehr Anreize, dass ihr gar nicht das Auto braucht. Genau, das muss immer zusammengehen ein Stück weit. Und dann ein anderer Aspekt, der auch sehr wichtig ist, ist Carsharing. Wir wissen auch aus wissenschaftlichen Studien und auch aus Erfahrung, nicht nur Studien, sondern Studien, die dann die Umsetzung analysiert haben über Jahre, dass ein Carsharing-Auto bis zu 12 privat genutzte Autos ersetzt. Das heißt, an Wohngebäuden, Wohnblocks, Häuserblocks, wo ich in der direkten Nähe des Angebots von Carsharing habe, verzichte ich auf mein eigenes Auto. Weil so ein Auto im Schnitt 23 Stunden am Tag rumsteht und man das selten braucht. Es gibt natürlich die dann sagen jetzt sofort, ja, aber meine Oma muss zum Arzt und die kann nicht laufen, die braucht ein Auto. Oder Ich schichte und komme nachts nicht zur Arbeit, weil da keine Busse und Bahn fahren und die Arbeitsstelle ist irgendwann. Ja, das ist okay. Ich sage ja auch 50% aller Autos und nicht alle Autos. Und ich würde sagen, sogar unter diesen noch übrig bleibenden 50% Autos gibt es genug Autos, die man gar nicht bräuchte, die ersetzt werden könnten durch Carsharing und andere Angebote. Das heißt, diese Anreize zu schaffen, das ist notwendig. Klar gibt es dann kleine Ortschaften im Umfeld, in der Region, die sagen, ja, wir sind nicht so gut angebunden. Auch dort ist es aber dann so, die nicht gute Anbindung an Orten, die jetzt keine Ballungsräume sind wie Stuttgart, nicht besiedelte Städte sind, ist so, dass man da eben auch ÖPNV fördern muss, finanzieren muss und dort auch dann die Möglichkeit der Alternativen gibt. Und wenn es dann da ein paar Autos gibt, da geht ja auch Carsharing als Konzept und als Angebot, kann man alles ausbauen und machen und ist auch notwendig, sonst schaffen wir die Klimaziele beim Verkehr nicht, wenn wir nicht die Axt ans privat genutzte Auto setzen. Okay, gut. Wunderbar. Und der zweite große Punkt war ja das Thema Wohnen. Da ist ja, also neben dem Bauen selber, sind ja auch die Heizkosten oder das Heizen ist ja auch ein Thema. Und da reden wir ja häufig über, also die Debatte geht ja häufig über Eigenheimbesitzer, ne, die sich eine Wärmepumpe reinbauen lassen sollen. Aber die Lebensrealität der meisten Menschen ist ja, dass sie im Mehrfamilienhaus wohnen und sich da eine Gemeinschaftsheizung teilen muss. Wie kann es da funktionieren, dass Wohnen CO2-neutral möglicherweise am Ende wird und auch nicht zu teuer? Ja, da gibt's verschiedenste Wege und das muss man auch sagen, es ist auch keine, und da müssen doch alle ehrlich sein dabei, es ist keine Sache, die von heute auf morgen umgesetzt werden kann. Ja, das ist viele, viele Jahre nicht gemacht worden und man hat es nicht angesetzt und an vielen Orten fehlt die Infrastruktur. Es gibt Orte und Kommunen, da geht es, da ist man schneller, aber jetzt nicht, nehmen wir jetzt mal Stuttgart. Hat leider keine öffentliche oder hatte viel hat die damals öffentlichen Stadtwerke verkauft und privatisiert. Jetzt haben wir eigene Stadtwerke wieder geschaffen. Das ist aber ein kleines Unternehmen, das aufgebaut wird stückweise und man teilweise die Netze gar nicht in eigener Hand hat. Da wird jetzt gestritten mit der MBW, um das Wärmenetz sozusagen auszustatten, auszubauen, dort rein zu investieren, um eben auch in Mehrfamiliengebieten dort eine Wärmewende hinzubekommen. Aber was notwendig ist, und das dauert wie gesagt Jahre, ist, idealerweise hätten wir Fernwärmenetze, an die dann Häuser angeschlossen werden. Oder eben Nahwärme, das heißt quartiersbezogene kleine Kraftwerke, die gebaut oder aufgestellt werden und dann darüber die Wärme generiert wird. Oder eben ganz im Kleinen auf Häuser bezogen. Da gibt es verschiedenste Dinge, die erstellt werden. Jetzt erst vor ein paar Tagen gab es einen Bericht in der lokalen Zeitung, in der Stuttgarter Zeitung, dass es da sozusagen so Ideen gibt für so Etagenwärmepumpen-Geschichten, die da entwickelt werden. Das heißt, da haben wir, wenn wir Glück haben, auch vielleicht da irgendwie eine Entwicklung, wo man drauf zugreifen kann. Aber man muss ein Netz schaffen aus Fernwärme und Nahwärme. Da muss viel Geld rein investiert werden. Deswegen auch diese Frage der Schuldenbremse ist einfach wirklich eine entscheidende. Wir müssen in den Klimaschutz und zum Beispiel bei der Energiewende wirklich hunderte Milliarden zur Verfügung stellen, damit wir das schaffen, auf Bundesebene, auf Bundesgebiet. Wenn es schon mehrere hundert Millionen sind für eine Stadt wie Stuttgart, kann man ausrechnen, wie viel Geld man dafür braucht. Und dieses Geld, das kann nicht einfach ausschließlich gewonnen werden aus dem Bestand, das man hat, sondern man muss diese Investitionen tätigen und die müssen wir auch schnell tätigen. Und dafür müssen wir auch als Staat die Fähigkeit haben, Schulden zu machen, um solche wichtigen Investitionen zu tätigen. Investieren ist ein gutes Stichwort. Die Frage mit den Autos hast du ja schon beantwortet. Man möchte 50% der Autos. Das heißt auf Deutsch, es kaufen dann auch weniger Leute Autos. Meine Standardfrage zum Thema Wirtschaft, denn die ist ja einer der großen Geldbringer, was Steuern angeht. Wie sieht es denn eigentlich aus mit Wirtschaft in den nächsten Jahren? Was produzieren wir für die Zukunft, was uns so nachhaltig nach vorne bringt? Was ist unser Produkt für die Zukunft? Weil der Dino-Grill kann es nicht mehr sein. Das E-Auto haben wir verschlafen. Was ist das, was die Industrie produziert? Wo sind unsere Arbeitskräfte am Ende auch gefragt? Was produzieren wir für die Zukunft? Was dann am Ende auch Steuern irgendwie möglicherweise in den Staatshaushalt reinspült? Also erstmal muss man da auch sagen oder wissen, dass in vielen Städten mittlerweile der größte Anteil der Menschen im Dienstleistungsgewerbe tätig ist, in Versicherungen und in vielen, vielen anderen Bereichen. die Industriearbeitsplätze sind gar nicht mehr sozusagen der ausschlaggebende Teil, aber ein sehr, sehr wichtiger. Ja, ich will es jetzt nicht kleinreden, aber sagen, wir haben sehr viele Menschen. Es gab schon in den letzten Jahrzehnten eine Transformation der Wirtschaft, in dem immer mehr Menschen im Dienstleistungsgewerbe verdienen, im Handel verdienen, im Handwerk verdienen und eben nicht mehr nur in der Industrie, weil die Industriearbeitsplätze insgesamt und die Industrieproduktion runtergefahren worden ist, teilweise verlagert worden ist ins Ausland und so weiter, so gar nicht haben. So, jetzt für eine Stadt wie Stuttgart oder eine Region wie Stuttgart, die abhängig ist von der Autoindustrie, also im Moment auch wirklich sehr viele Einnahmen generiert durch die Autoindustrie, Steuereinnahmen, ist es natürlich eine entscheidende Frage. Und viele Beschäftigte, die daran hängen, viele Familien, die ihr Leben und ihren Wohlstand darauf aufgebaut haben, weil sie bei Daimler, Porsche und so weiter arbeiten. Und da ist es so, dass auch da Daimler und Porsche, nehmen jetzt mal einfach die Lokalen hier, die Transformation verpennt haben. Und nicht nur verpennt haben, dass sie gesagt haben, beim E-Auto haben sie irgendwas falsch gemacht. Ja, da haben sie einiges falsch gemacht. Aber sondern in der Frage des Begreifens, wie Mobilität eigentlich in Zukunft funktionieren sollte. Wenn wir davon ausgehen, dass wir insgesamt weniger Autos haben, das heißt, was verkaufen die dann eigentlich? Naja, und da müsste man eigentlich als aus der Autounternehmen Mobilitätsunternehmen machen. Da gibt es eine Studie, die ist so 2 Jahre alt, von der Rosa-Luxemburg-Stiftung zusammen mit ein paar Wirtschaftswissenschaftlern gemeinsam. Da hat man untersucht, was würde eigentlich passieren, wenn ein Unternehmen wie Mercedes, Autounternehmen, eben weniger Autos produzieren und stattdessen aber die dringend benötigten Busse, die dringend benötigten Straßenbahnwegen, Autos, Gefäße, die Schieneninfrastruktur. Ja, wie viele Arbeitsplätze würde es eigentlich geben? Weil im Moment ist die Realität so, die Stadt Stuttgart kann keine Busse kaufen oder kann keine Busse in Deutschland kaufen und bei Daimler kaufen. Die hat sie sich geholt bei Toyota oder Volvo oder irgendwo und die sind jetzt teilweise auch ausgestiegen aus der Busproduktion. Und das heißt, wir bestellen einen Bus und warten teilweise 2 oder 3 Jahre, bis wir diese bekommen, um dann eben einen Ausbau zu machen. Ja, weil die alten Busse gar nicht mehr fahrtüchtig sind, dann brauche ich neue und ich muss den Bestand erhalten und dann schaffe ich es noch nicht mal den Ausbau, der notwendig wäre. Doppelt so viele Busse, wie wir heute haben, bräuchten wir, um klimaneutral zu werden. Ja, oder eine sehr hohe Anzahl, ja, die noch zusätzlich werden. Aber da gibt es niemanden, der die liefert. Das heißt, es könnte zum Beispiel ein Zweig sein, in dem dann so ein Autounternehmen zu einem Mobilitätsunternehmen wird und diese Dinge produziert. Und dort können bis zu zusätzlich noch mehrere hunderttausend, bis zu 400.000, geht davon aus, dass man bis zu 400.000 Euro zusätzlichen Arbeitsplätzen allein in der Industrie schaffen könnte, wenn wir uns auf die klimagerechte Mobilitätswende einlassen. Und dann gibt es ja immer noch Autos und es gibt dann ja dann auch Carsharing-Autos, die übrigens dann mehr genutzt werden und eine kürzere Lebenszeit haben. Das heißt, ich muss da auch ausreichend Autos produzieren, die als Carsharing genutzt werden und so weiter. Das heißt, in diesen Bereich zu gehen und dann mehr Mercedes- und Porsche-Fahrräder, die produzieren ja Fahrräder. Das heißt, unsere Produkte für den Export sind dann in Zukunft weiterhin von den Autoherstellern, aber dann halt Porsche-Fahrräder, Daimler-Fahrräder. Ernsthaft? Ja, wir brauchen, also ganz kurz zur Erklärung, wir importieren ja auch vieles aus dem Ausland. Und für eine vernünftige Außenhandelsbilanz brauchen wir ja auch etwas, was wir wiederum nach außen verkaufen, sonst wird es mit der Außenhandelsbilanz ziemlich mau. Wir waren lange Exportweltmeister, das war auch nicht so schön fürs Ausland teilweise an vielen Stellen. Jetzt ist es andersrum, wenn wir irgendwie abgehängt werden, verkaufen wir nichts mehr, haben wir keine Produkte mehr, die wir rausgeben. Und der Dienstleistungssektor durchaus möglich, aber eben ja an vielen Stellen ja auch durchaus eher lokal begrenzt und nicht zwingend das, was im Ausland überall zentral gefragt wird, oder? Naja, also da gibt es schon Unterschiede. Ich nehme jetzt mal, jetzt SAP ist nicht klassisch Dienstleistung, aber SAP ist ein Unternehmen, das jetzt nichts produziert, aber also keine Produkte produziert, aber Software produziert und das weltweit natürlich zur Anwendung kommt und Menschen da sind oder also wenn jetzt nur eins zu nennen, ja, das würde ich jetzt nicht behaupten, dass das nicht auch was ist, was exportiert wird. Aber ist es immer noch so, dass Deutschland mehr exportiert wie importiert? Also das ist nicht so, dass das umgekehrt ist. Und man merkt ja, das ist eigentlich ein totes Pferd im Prinzip. Also wenn wir da weiter darauf setzen, dass der wirtschaftliche Wohlstand erhalten wird durch Export und dann auch noch Export von Autos, ist doch vorbei. Deswegen ja die Frage, was das Produkt der Zukunft ist. Also SAP Software wissen wir funktioniert, ist aber weltweit produziert keiner mehr wirklich Busse. Also ich nehme jetzt mal wirklich aus der Mobilitätsperspektive. Ja, warum sind wir nicht diejenigen, die sozusagen die Busse produzieren, von kleinen bis zu großen, die weltweit notwendig sind für die Klimawende? Weil diese klimagerechte Mobilitätswende muss ja weltweit umgesetzt werden. Warum sind wir nicht diejenigen, die die Straßenbahn und so weiter bauen und Siemens nicht irgendwie in China sich irgendwas holt als Know-how oder sonst irgendwo kauft, weil da ist es ja auch schon so, dass wir die Sachen woanders holen und wir produzieren die selber. Zum einen hier in Europa, in der EU und eben aber halt auch ins Ausland. Das heißt, das würde ich, also da ist viel Spiel drin an Dingen, die wir exportieren können. Zudem haben wir ja sehr viele Produkte, die aus Deutschland kommen und auch ins Ausland exportiert werden. Wir müssen aber gucken, dass wir die Kaufkraft im Land selbst steigern. Also wir haben einfach ein Problem, dass die Menschen auch in vielen Bereichen zu wenig verdienen, die Kosten immer weiter steigen. Das heißt, man spart, man gibt das Geld nicht aus, kann sich eben vieles gar nicht selber leisten. Das heißt, es ist doch absurd, dass Daimler Autos produziert, die einen Preis haben, den sich eigentlich nur Menschen irgendwie in China oder Saudi-Arabien oder sonst wo leisten können und hier in Deutschland immer weniger. Und die Deutschen die günstigen chinesischen Autos nur leisten können, ja, und das man nimmt. Und diese Logik gibt es ja in ganz vielen Bereichen. Und ich glaube, das muss man umkehren und sagen, wir produzieren das, was notwendig ist. Wir dürfen auch nicht zu viel produzieren aufgrund des Klimas. Wir müssen auch anfangen, dass wir Wohlstand anders definieren. Wohlstand kann nicht mehr nur in Zukunft definiert werden darüber, wie viel Geld ich auf dem Konto habe und wie viel Geld ich mir sparen kann, sondern zum zukünftigen Wohlstand wird es auch gehören, dass Menschen beispielsweise mehr Zeit haben. Also sagen, wenn wir eine 4-Tage-Woche als Arbeitsmodell einführen und sagen, die Menschen haben einen Tag zusätzlich, den sie nutzen können für Ehrenamt, für die Familie, für Sport, für Freizeit, für die Erholung, fürs Engagement, politische oder gesellschaftliche, ja, dann sind es andere Wohlstandsmaßstäbe, die da entstehen und die wir auch, glaube ich, nach vorne setzen müssen und nicht nur sozusagen setzen auf ein Prinzip des Wachstums, das im Kapital fest verankert ist, das ja dazu geführt hat, dass wir in der Klimakrise sind. Das heißt, wenn wir weiter an Wachstum festhalten, muss weiter produziert werden, produzieren wir weiter unnötiges Zeug, graben Ressourcen aus dem Boden raus, aus Ländern, in denen Menschen sowohl als Mensch, aber auch immer Natur ausgebeutet wird und die Spirale endet nicht. Das heißt, wir müssen da auch ganz grundlegend in der Haltung runterkommen und ein anderes Bild von Gesellschaft uns als Ziel setzen. Anderes Bild ist ein gutes Stichwort, und zwar setzt ihr ja gerne auf demokratische Strukturen in Firmen. Jetzt ist es ganz witzig, wir sind ja witzigerweise, Zeili und ich sitzen ja in der Zwischenzeit beide bei Betrieben, die Genossenschaften sind, als Mitarbeiter, und jetzt sehe ich aber nicht den großen Unterschied zwischen Rewe und Aldi. Was wird denn besser, wenn ich den Daimler zur eingetragenen Genossenschaft mache? Naja, erstmal geht es darum, dass die Beschäftigten eben ein Mitentscheidungsrecht darüber bekommen, was produziert wird. Ja, weil ich würde sagen, dass die Kolleginnen und Kollegen bei Daimler, und ich kenne sehr viele, weil ich glaube, jeder, der irgendwie in der Region Stuttgart lebt, hat in seinem Umfeld, 80% an Menschen, die in irgendeiner Weise bei Daimler oder in der Nähe von Daimler oder mit Daimler irgendwas zu tun haben. Oder halt Porsche. Arbeiten. Und die alle diese Strategie auf Luxus-E-Autos zu setzen, die irgendwie bei 80.000 und höher anfangen, ein großes Fragezeichen gesetzt haben, weil die von sich aus schon gesagt haben, wir arbeiten bei Daimler und können uns diese Autos, die wir selber nicht brauchen, gar nicht leisten. Und wir setzen alles drauf, nach China zu exportieren, sodass Daimler-Mitarbeiter selbst anfangen, irgendwie sich andere Autos zu besorgen. Also das zeigt es schon, dass, glaube ich, die Beschäftigten schlauer sind und schlauer gewesen wären in solchen strategischen Entscheidungen wie dem Management, dessen wichtigstes Ziel ist, nicht Arbeitsplätze zu erhalten, sondern ausreichend Gewinn zu generieren, um Aktionären ausschütten zu können. Und ich glaube, das muss sich ändern. Das Ziel darf nicht sein, ausreichend Gewinn zu generieren, um das auszuschütten an die Aktionärinnen, sondern eben auch gesellschaftliche Verantwortung, zum einen für die Beschäftigten, aber eben auch für die Zukunft des Klimas. Ja, weil auch ein Beschäftigter bei Daimler hat Kinder und Enkel. Und die brauchen auch eine Zukunft, in der sie leben können und die nicht immer heißer werden. Oder halt auch Eltern und Großeltern, die leiden an den Sommern, an den viel zu heißen Sommern. Und da muss sich was ändern. Und da könnten zum Beispiel Beschäftigte einen großen Teil dazu beitragen, zu sagen so, hey, lass uns doch, wie gesagt, wieder Busse, mein Daimler hat lange Zeit Busse produziert, ja, wieder Busse machen. Und lass uns das Unternehmen sein, das für die Klimawende und die Mobilitätswende sorgt und nicht eher Probleme darstellt. Das ist auch wieder ein gutes Stichwort. So ein Daimler ist kein Grundbedürfnis, aber Grundnahrungsmittel sind ein Grundbedürfnis. Für die wollt ihr die Mehrwertsteuer abschaffen. Die nehmen aber eigentlich einen richtig großen Anteil des Steueraufkommens in Deutschland ein. Wie will man das gegenfinanzieren? Und natürlich die Frage, Reichensteuer, Vermögensteuer, reicht das, um die Mehrwertsteuer aufzufangen? Was ist da nötig? Da reicht es. Also ich bin jetzt kein Steuerexperte, aber es gab vor einer Woche, und ich glaube, die wenigsten sind das, vor einer Woche oder zwei gab es so eine Untersuchung vom ZEW Mannheim, das Institut, das sich die ganzen Programme der Parteien angeschaut hat und untersucht hat, was ist eigentlich, wie sieht es eigentlich aus? Wer wird entlastet, wer wird belastet? Und wie vernünftig ist das eigentlich für den Haushalt auch? Also wie wird der Haushalt eigentlich ausgeglichen, Bundeshaushalt, oder wird er eher belastet mit manchen Ideen, die da viele formulieren? Und dabei ist rausgekommen, dass die Linke diejenigen sind, die den Haushalt am allerwenigsten belasten, sogar eher entlasten, und Modelle von CDU und FDP, die ja scheinbar immer nach außen wirken als die Wirtschaftserfahrenen, eher den Haushalt so überdimensional belasten würden, dass klar jetzt schon ist, dass vieles von dem, was sie versprechen, überhaupt nicht umsetzbar ist. Und unser Modell ist ganz klar. Wir müssen in Deutschland anfangen dabei, dass wir wieder eine Vermögenssteuer einführen, dass diejenigen, die Millionen und Milliarden besitzen, und davon haben wir auch in Deutschland, auch ihren gerechten Anteil an der Gesellschaft leisten. Und dabei, wenn man auch noch betrachtet, dass viele der Investitionen in die Zukunft ja die Klimakatastrophe betreffen und das Abwenden des Klimas, und Reiche diejenigen sind, die maßgebliche Verursacher sind dieser Krise, dann müssen sie entsprechend ihren Anteil dazu beitragen. Es kann nicht sein, dass in Deutschland es keine Vermögenssteuer gibt. Es kann nicht sein, dass es keine Vermögensabgabe gibt, wie in vielen anderen Staaten um uns herum. Und es kann nicht sein, dass Einkommen über 200.000 Euro und sonst wie irgendwie auch noch durch CDU und FDP jetzt in Zukunft entlastet werden sollen. Und die große Masse der Menschen, die arbeiten, nahezu die Hälfte dessen, was sie einnehmen, dann an Steuern und Abgaben ausgeben. Und das muss sich ändern. Und das heißt, durch die Einnahmen aus einer Vermögenssteuer, aus einer Vermögensabgabe, aus einer ordentlichen Erbschaftssteuer, führen dazu, dass wir, also das mal auch als zentrale Elemente, führen dazu, dass wir die Einnahmen generieren, die man dann zum Beispiel bei einer Mehrwertsteuerabsenkung auf 0% und auch auf bestimmte Lebensmittel, nicht auf alle Lebensmittel, dabei dazu führen, dass die Preise senken, dass die Menschen wieder auch nicht Sorge haben müssen, dass sie am Ende des Monats die letzte Woche irgendwie sich nichts mehr zu essen kaufen können, dass insgesamt mehr Gerechtigkeit einkehrt in Deutschland. Jetzt haben ja reiche Leute auch Sachen, die gar nicht so einfach zu Vermögen bewertbar sind. Ich meine, wir hatten mal irgendwann in einer unserer Folgen vor einer Weile über die Vermögenssteuer gesprochen, und ich habe den Vorschlag gemacht, dass man einfach eine Datenbank aufsetzt mit all den Kunstwerken, die man hat, und es da einfach den Markt regeln lässt. Also sprich, man setzt jedes Kunstwerk, das irgend so ein Reicher besitzt, einfach auf eine Liste, schaut, was die Leute bereit wären zu zahlen. Also ich wäre zum Beispiel für diesen Van Gogh, der bei diesem reichen Menschen hängt, wäre ich bereit, keine Ahnung, 10 Milliarden zu bezahlen, wenn ich sie hätte. Also hat er ein Kunstwerk, das 10 Milliarden wert ist. Das ist also sein Vermögen, das kann man also besteuern. Das wäre so unser Vorschlag, könnten wir vielleicht auch der Linken mal einreichen. Jetzt mal ganz ernsthaft, wie kriegen wir das Vermögen von Reichen denn tatsächlich bewertet? Und dann natürlich noch die andere Frage, das ist ja immer das große Angstthema, dass die FDP und die CDU ans Vermögen ranhängt. Ja, wenn wir die zu stark triezen, dann verlassen die das Land. Ist auch ganz einfach. Also dieses Modell, die gehen ja dann, können sie. Aber wir müssten dann halt eine Steuer einführen wie in den USA, also eine Regelung einführen wie in den USA. In den USA ist ganz einfach. Wenn ein Beschäftigter in den USA 7 Jahre lang, ich glaube, die ganze 7 Jahre lang in den USA gearbeitet und Steuern bezahlt hat, sowohl als Unternehmer wie als Beschäftigter, und man ins Ausland auswandert und dort dann arbeitet und Steuern bezahlt, dann muss man den Ausgleich, wenn man irgendwo ist und man weniger Steuern bezahlt, in den USA nachbezahlen. Und das ist auch für Vermögende so. Und damit, wenn man das sozusagen nicht macht, dann verliert man den Anspruch, in den USA wieder sozusagen zu arbeiten, zu sein, einzureißen und so weiter. Ja, also das heißt, und auch Gewinne und Geschäfte zu machen. Das regeln die ganz klar. Das heißt, dieses Spielchen, dass man sich irgendwie, es sind ja Regeln, die man politisch auch festsetzen kann. Ich vermeide, indem ich dir das gar nicht ermögliche, dass du einfach dein Geld und dein Vermögen, das du hier arbeitet hast, mitnimmst und woanders dann meinst, weniger Steuern zu zahlen, das ermöglichen die USA nicht. Und da gibt es andere Modelle in anderen Staaten, die man da einführen kann. Das heißt, da müssen wir, das können wir einfach auch so machen. Wir sind im Moment eher ein Paradies für Vermögende und Unternehmen als Land. Weil die sich aus vielem drücken können, was im europäischen Ausland alleine schon gang und gäbe ist. Und es geht um die Vermögen, die man auf dem Konto hat. Also ich meine, es gibt Menschen hier, die praktisch in der Stunde 1 Million alleine aus Zinsen generieren, weil sie Geld auf dem Konto rumliegen haben. Mhm. Und das muss halt verhindert und geändert werden. Und zudem gibt es ja immer mehr Reiche, jetzt auch erst, ich glaube, gestern in Davos, ich glaube, mehrere hundert Reiche, die sich hingestellt haben, da gibt es auch in Deutschland ja Beispiele, die gesagt haben, wir wollen besser, höher besteuert werden, wir wollen unseren Anteil am Gemeinwesen, am Gemeinwohl auch beitragen. Also niemand braucht eine Milliarde, und das ist auch nochmal so zu sagen, wir brauchen keine Milliarde, niemand, kein Mensch. Eigentlich nicht. Eine Milliarde, und kein Mensch braucht auch 500 Millionen. Ich denke, wenn ein Mensch eine Million, 2 Millionen, 3 Millionen, 4 Millionen, dann kann man ausreichend und gut damit leben. Alles andere, was da drüber ist, 100, 200, 300, 400, 500 Milliarden, ist Geld, das eigentlich der Allgemeinheit, ehrlich gesagt, gehört. Niemand kann so viel Geld verdienen durch Arbeit oder Arbeitsleistung, sondern ist dann auch verpflichtet, ein Stück weit dem Gemeinwohl zu geben. Und beste Beispiel, um das auch zu sagen, weil das so eklatant ist, ja, dass so jemand wie Musk, der X und Tesla und so weiter besitzt, oder der Jeff Bezos mit Amazon, ja, so viele Milliarden Euro auf ihren Konten haben, dass sie auf die wahnwitzige Idee gekommen sind, zu sagen, wir bauen uns jetzt ein eigenes Raketenunternehmen und bieten all Spaziergänge an für andere Superreiche, die nicht wissen, was sie mit ihrem Geld anfangen sollen. Ich glaube, das ist das beste Beispiel dafür, warum wir unbedingt an deren Geld müssen, damit sie sozusagen nicht auf solche absurden Ideen kommen, Raketen ins Weltall zu schicken, das übrigens auch wieder immense Klimaschäden verursacht. Genau, die sollten das gar nicht auf die Idee kommen können. Okay, lassen wir kurz zusammenfassen. Wir senken die Mehrwertsteuer für Grundbedürfnisse auf null. Wir besteuern Reiche. Das heißt, der Staatshaushalt ist gerettet. Wir müssen an der Schuldenbremse nichts machen. Natürlich. Wir brauchen die Schuldenbremse, wir müssen die Schuldenbremse trotzdem abschaffen, weil ich Investitionen, wie jedes Unternehmen auch und jede Private auch, ja auch über Schulden machen kann, und das ist auch in Ordnung. Also und übrigens, für den öffentlichen Haushalt ist ja der Unterschied, es wird immer der Vergleich gemacht zu sagen, ja, im Privaten, das ist ja für viele Menschen auch nicht verständlich, im Privaten sollte man keine Schulden machen. Ja, oder Schulden sind für Privatmenschen ja auch ein bisschen schwierig und so, und dann ist man überschuldet und man kann es nicht abbezahlen und so weiter. Diese Logik gibt es aber in einem Staatshaushalt in der Weise gar nicht so, weil wenn ich investiere in ein Gebäude beispielsweise, dann ist dieser Wert, den ich investiert habe, in meinem Haushalt verbucht. Ja, ich habe sozusagen wie zwei Konten. Das eine Konto ist da, wo mein Geld ist, und das eine Konto ist, was ich an Wert habe. Das heißt, die 100 Millionen, die ich in den Gebäude investiere, sind als 100 Millionen verbucht auf meinem Konto als Wert, das ich in dieses Gebäude gesteckt habe. Das heißt, ich muss nur aufpassen, dass die Zinsen, die ich durch Schulden mache, nicht zu hoch werden. Also, dass die Zinsen, die ich jährlich dann zahlen muss, auch weiterhin genug ausreichend Einnahmen generiere, dass ich diese Zinsen bezahlen kann. Ja, aber die Schuldensumme an sich ist nicht das Problem. Und wir haben in der Nullzinsphase jahrelang, sind wir auf die bescheuerte Idee gekommen, in Deutschland eine Schuldenbremse einzuführen, wo man hätte Schulden machen können, ohne dass man große Zinsen zahlen müsste. Man hätte sogar teilweise Pluszinsen bekommen. Die Banken haben praktisch Kredite rausgeschmissen und haben dir Geld dafür gegeben, dass man Kredite nimmt. Mhm. Und haben als Staat gesagt, nee, wir machen keine Schulden. Und das ist völlig, völlig absurd und falsch. Und das sehen wir jetzt auch. Die Ampel ist jetzt gescheitert an diesem Punkt. Und die nächste Regierung wird auch dran scheitern, wenn sie an dieser Schuldenbremse festhält. Weil die ganzen Investitionen, die notwendig sind, nicht bezahlt und finanziert werden können, wenn wir nicht auch Schulden machen. Ja, das Schöne ist, ich habe an der Stelle ja schon an anderer Stelle mal mit dem Thema die schwäbische Hausfrau zu tun gehabt. Da kommen ja alle immer um die Ecke mit, die schwäbische Hausfrau würde aber so und so wirtschaften, und die Wirtschaftsunternehmen auch. Die Realität ist doch aber, dass ein Wirtschaftsunternehmen heute einen Kredit aufnimmt, in irgendwas investiert, da was total Innovatives vorantreibt und durch diese Innovation so viel Geld einnimmt, dass sie den Kredit zum einen bezahlen können und von den Gewinnen sogar noch einen guten Reibach haben. Ja. Das darf der Staat quasi nicht, weil den Reibach in Zukunft darf er gar nicht annehmen, weil er quasi nicht investieren kann. Ja, also wirklich, ich bin kein Ökonom, und ich will auch sagen, ich bin da auch ganz ehrlich, ja, ich bin nicht so der Zahlenexperte, ich nenne es jetzt mal so, ja, ganz flapsig. Also die Finanzpolitik ist nicht mein Schwerpunkt, aber das ist wirklich eine Sache mit einfachem Menschenverstand. Also das kann jeder verstehen, warum das irrsinnig ist, eine Schuldenbremse aufrechtzuerhalten. Und ich möchte auch noch einen Punkt sagen, weil ja oftmals das Bild ja herrscht so irgendwie, ja, die CDU, die irgendwie wirtschaften können und die in Unternehmen arbeiten und die Ökonomen, die können es, und die Linken, ja, die haben keine Ahnung, mit Geld umzugehen. Ich würde sagen, im Gegenteil, weil ich kann euch sagen, ich bin groß geworden in einem Haushalt, in dem meine Mutter, und es gibt viele, die das so machen, und viele Menschen, die in Armut leben, und auch viele, die Linke wählen, deswegen würde ich sagen, Linke wissen es sogar eher besser wie die groß studierten BWLer und Ökonomen, die praktisch mit dem bisschen Geld, was sie haben, gelernt haben, Haus zu halten, gelernt haben, Prospekte zu wälzen, zu schauen, wo sind die Angebote, wo sind die Dinge, die ich benötige für mein Leben, die notwendig sind, die auch nicht nutzlos sind, sondern die ich brauche, damit ich gut über die Runden komme, damit ich meine Miete bezahlen kann, damit ich meine Kinder versorgen kann mit Essen, sie in die Schule gehen können und so weiter. Das haben wir arme Menschen, die in Haushalten, die arm in Armut gelebt haben, gelernt. Menschen, die zu viel Geld haben, die sich gar keinerlei Gedanken machen müssen, ob sie jetzt irgendwie in den Edeka gehen oder zum Aldi gehen, um dort zu gucken, ob die Spaghetti, die man sich kauft, irgendwie 10 Cent weniger oder 10 Cent mehr kostet, sich keine Gedanken darüber machen müssen. Das sind diejenigen, die nicht wissen, wie man mit Geld umgeht, weil die hauen das Geld für unnützen Scheiß raus, ja, und haushalten nicht und geben das Geld nicht nur für die Dinge aus, die notwendig sind. Ich würde sagen, die schwäbische Hausfrau würde lieber investieren in die Sanierung von der Schultoilette, wie eben in den Bau von beispielsweise unnötigen Event-Großsporthallen, in denen dann die Helene Fischer mit ihrer Riesenbühne reinkommt. Ja, weil das sind die Debatten, die dann auf kommunaler Ebene laufen, wo dann die CDU sagt, ja, wir brauchen unbedingt die Vergrößerung einer Schleierhalle, die wir jetzt haben, weil die Helene Fischer kommt nicht mehr mit ihrer großen Bühne rein und das wollen wir ja nicht. Aber die Schulensanierung dauert irgendwie 10 Jahre. Und ich glaube, das muss sich grundlegend ändern in der Haltung auch, wie wir mit Geld, das wir haben, umgehen, anders wie es bis heute läuft. Das Schöne an der schwäbischen Hausfrau ist ja, dass selbst wenn sie dann irgendwann die Schleierhalle aufgekauft und modernisiert hat, weil sie so viel Geld zur Seite gelegt hat, ist sie ja trotzdem noch die Preise für die Nudeln vergleicht. Kommen wir doch zum Abschluss von den großen Summen auch nochmal so ein bisschen zu den kleinen Summen zurück. Und du hast es ja angesprochen, ne? Also Linke können ja besser mit Geld umgehen, deshalb wissen sie auch, was es heißt, wenig Geld zu bekommen. Und daher kommt ja auch dieser Impetus, dass wir alle mehr Geld im Portemonnaie haben sollten am Ende. Eine eurer Forderungen ist ja auch, den Mindestlohn rauf auf 15 Euro zu setzen. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, wie ihr euch die Konstruktion des Mindestlohns zukünftig vorstellt. Weil aktuell ist es ja eigentlich so, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer das untereinander aushandeln sollen, ohne dass es eine politische Einmischung gibt. Aber wie stellt ihr euch das zukünftig vor, dass ihr sagen könnt, ja, Mindestlohn sollte trotzdem 15 Euro sein? Also ich finde, es ist beim Mindestlohn hat die Politik sehr wohl was mitreden zu dürfen und sollen. Mhm. Und ich finde auch, dass es ein politischer Wert ist, den man beschließen kann. Wenn man sagt, die Politik sagt, 15 Euro sind als Mindestlohn notwendig, auch weil der notwendig ist, damit man über dem Existenzminimum verdient. Ja? Mhm. Ich finde, das ist schon eine politische Entscheidung, mit der man auch Einfluss nehmen kann. Und das ist nicht ein Eingriff in die Tarifautonomie, wenn Gewerkschaften mit Unternehmen dann über Streiks und so weiter aushandeln, was sie verdienen, sondern es geht um, wie gesagt, das Mindeste, was notwendig ist zum Existenzminimum. Das kann die Politik vorgeben. Und das sollte sie auch, den Mut sollte sie haben und auch die Autonomie sollte sie haben, zu sagen, nee, als Politik definieren wir diesen untersten Wert, der mindestens Menschen, die hier arbeiten, bekommen sollten. Und ich finde es schön, da sieht man ja auch zum Beispiel ein gutes Beispiel, warum die Linke auch wirkt, wie wichtig es ist, dass die Linke als Partei im nächsten Bundestag auch vertreten ist, ist, weil wir diesen Punkt des Mindestlohns und von der Höhe als Erste eingebracht haben. Der Mindestlohn war eine Forderung der Linken und dann wurde er irgendwann beschlossen. Wir sind auch diejenigen, die die 15 Euro benannt haben und nicht, weil es, wie gesagt, an den Haaren herbeigegriffen ist, sondern es ist die ganz klare Berechnung, wie viel ein Mensch benötigt als Existenzminimum. Es definiert die Summe und diese Summe, wenn man das zusammenrechnet, bekomme ich dann, wenn ich 15 Euro Mindestlohn, 8 Stunden, 5 Tage arbeite, das ist so ungefähr die Berechnung und dafür brauche ich 15 Euro. Und was jetzt an Mindestlohn da ist, 12 Euro irgendwas, wer nur Mindestlohn bekommt, dem reicht es nicht als Existenzminimum und die müssen dann meistens aufstocken. Die brauchen dann einen Zweitjob, Minijob, sonst irgendwas und so. Und das wollen wir beenden. Wir wollen sozusagen weg, dass Menschen gezwungen sind, Minijob noch zu machen, ein zweites, ein drittes, um irgendwie über die Runden zu kommen, sondern dass sie auskömmlich leben von dem, was sie verdienen oder zumindest bis zum Existenzminimum leben können, von dem, was sie verdienen und eben nicht noch aufstocken müssen. Das heißt, es würde dann, also die Forderung wäre am Ende, die bestehende Kommission im Prinzip abzuschaffen und der Mindestlohn wäre dann auf Basis von Expertenempfehlungen, dann gibt es jährliche nach der Haushaltsdebatte gibt es dann die große Mindestlohndebatte. Zum Beispiel, ja. Warum denn nicht? Also ich finde, das ist eine politische Diskussion, die geführt werden muss. Ich meine, sonst würden ja alle politischen Parteien ja nicht fordern, es braucht irgendeine Summe. Und jetzt sagen ja alle, also viele, 15 Euro, auch die SPD mittlerweile, also sagen, ich stell doch keine Forderungen, im Wahlkampf plakatier sowas oder schreibe das mein Programm. Und danach sage ich, ja, aber wisst ihr, wie das ist? Wir haben da ja nicht mitzureden. Sorry, nee. Also, da machen sich dann viele zu einfach. Sagen, wenn ich was fordere und sage und will und ich die politische Möglichkeit habe, das umzusetzen, dann sollte man das auch umsetzen. Sehr schön. Genau. Und dann zum Abschluss noch eine weitere Forderung. Der Themenblock ist ja, was sind die Bedingungen für gute Arbeit? Das ist einmal die gerechte Bezahlung. Und das andere ist, was ihr euch auf die Fahnen geschrieben habt, ist das Thema, dass 30 Stunden das neue Vollzeit sein soll. Die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, wenn wir vom Fachkräftemangel sprechen, ich jetzt aber statt meiner 40 Stunden nur noch 30 Stunden arbeite, wer macht zukünftig die zusätzlichen 10 Stunden Arbeit, die ich nicht mehr mache? All diejenigen, die unter den jetzigen Arbeitsbedingungen und Verhältnissen nicht arbeiten wollen. Okay. Das ist eine einfache Berechnung ist es nicht, aber sozusagen die Logik, die dahinter steckt, wenn ich es in einfachen Worten erkläre. In dem Sinn, wir haben im Moment sehr viele Menschen, die viel weniger arbeiten wie 4 Tage, nur eine halbe Woche oder gar nicht oder irgendwie den Job wechseln, weil bestimmten Jobs diese 5 Tage, diese 8 Stunden am Tag sehr hart sind, die so hart sind, dass sie einfach nicht passen zum Lebensumfeld und diesen Job dann beenden. Ich nenne mal die Erzieherinnen, ja. In Kitas einen immensen Fachkräftemangel auch, weil viele Erzieherinnen diesen Job aufhören, weil die Arbeitsbelastung so immens ist, weil 5 Tage am Stück, 8 Stunden in der Kita sehr hoch ist. Jetzt arbeiten dann viele nur zur Hälfte, 50%, kriegen dann dementsprechend nur die Hälfte des Lohns und dann lohnt sich's schon wieder nicht mehr. Mhm. Weil dann eine Erzieherin, die 1 oder 2 Kinder hat, muss gleichzeitig für die eigenen Kinder Kindergebühr zahlen und verdient praktisch das Geld, was sie braucht, um ihre Kinder in eine Kita zu geben. Und damit hört viele auf. Die Arbeitsbelastung ist hoch und so weiter. Das sind so die Gründe, die sagen, das ist zu viel. Bei einer 4-Tage-Woche, die man ja zum Beispiel so gestalten kann, dass man sagt, man arbeitet 6 Stunden am Tag oder man arbeitet 3 Tage irgendwie länger und hat dann so. Und bei vollem Lohnausgleich werden bestimmte Berufe auch wieder viel attraktiver. Man sagt, okay, ich steige da lieber ein, ich habe einen Tag mehr, aber dann lohnt sich, ich arbeite 4 Tage, 30 Stunden und habe einen Tag mehr und gewinne da was raus. Ja, also das heißt, ich gewinne da auch Menschen wieder dazu. Und das ist natürlich vielleicht auch nicht sofort für jede Branche, aber es gibt jetzt, wenn ich jetzt mal diesen Bereich der Kitas nehme, ist zum Beispiel ein so ein Bereich, in dem wir viel gewinnen können. In den Verwaltungen, gerade in der Dienstleistung ist das eine Sache, die auch sehr gut funktionieren würde, wo wir eher Arbeitsbedingungen verbessern, die bestimmte Jobs attraktiver machen und wieder mehr Menschen einsteigen. Genau. Und da, genau, die wir auch eine geringere Produktions, also wir haben geringere Produktionskosten, höhere Gewinnmargen bei vielen Unternehmen, können auch die Gewinne sozusagen an die Beschäftigten abgegeben werden, indem man sagt, voller Lohnausgleich, weniger Stundenarbeit. Das heißt, es ist am Ende dann quasi ein Schutzprogramm davor, verheizt zu werden, ne? Ich arbeite weniger und kriege am Ende mehr Geld. Genau, das ist, was ich vorhin gemeint habe. Wir müssen eine andere Vorstellung bekommen von Wohlstand. Und das ist einfach so, dass die Arbeit sich eben um das Leben drehen muss und nicht das Leben um die Arbeit. Und ich glaube, dass es eine Generation auch jetzt gibt an vielen jungen Menschen, die auch diese Erwartung ans Leben haben, die nicht daraus besteht zu sagen, ich habe einen Job irgendwo am Band und arbeite 5 Tage und Schichte und so weiter und generiere sehr viel Geld und kann mir dann ein Eigenheim leisten, sondern sehr viele junge Menschen haben diesen Anspruch, sich ein Eigenheim zu leisten, schon gar nicht mehr aufgrund von Klimazielen und sie wollen sich auch nicht das 150.000 Euro Auto leisten, sondern sie wollen sich gesellschaftlich einbringen, sie wollen die Natur gehen, sie wollen Zeit haben mit ihrer Familie und ihren Freunden und dann verzichtet man da auf Reichtum als Wohlstand, sondern eben Wohlstand in Zeit zum Beispiel. Okay. Also wir sehen schon, da ist tatsächlich, wenn du ja schon sagtest, hier ist SPD will auch 15% Mindestlohn und auch gute Arbeitsbedingungen. Wir sehen da schon viele Schnittmengen. Jetzt ist natürlich der launige Ausstieg, wir hatten es ja am Anfang schon mal von eurer kleinen Trennungspartei. Wenn beide Parteien in den Bundestag kommen, wird es ja relativ eng im Bundestag. Können wir uns auf eine Wiedervereinigung BSW-Linke freuen? Vielleicht, wenn die Saarländer raus sind? Nein, also es wird keine Wiedervereinigung geben. Wisst ihr warum? Weil BSW es nicht in den nächsten Bundestag schaffen wird. Und ich habe gesagt, heute Umfrage, Forschungsgruppe Wahlen, CDF. Es ist klar, es ist immer eine Umfrage, aber es ist 30 Tage vor der Wahl. BSW bei 3%, die Linke bei 5%. Wir sind drin, sie nicht. Und die ganzen Tendenzen und so zeigen das auch. Die Menschen begreifen jetzt und sehen es ja jetzt auch, dass nicht die Linke das Problem bei Wagenknecht war, sondern Wagenknecht selbst das Problem war. Und all diejenigen, die das immer nur aus der Ferne beobachtet haben, nur mitbekommen haben, wo die Linke streitet sich immer. Die Linke redet immer nur über Gender, über Migration. Merkt es jetzt, dass diejenige, die über Gender, Migration am liebsten redet, die Wagenknecht ist. Eigentlich hat sie fast so gut wie gar kein anderes Thema. Und eben, ja, noch Putin und russisches Gas, das kommt noch dazu, was sie sozusagen vertritt an Thematiken, aber und den Streit aber auch gleich mitgenommen hat. Und das zeigt, es gibt immensen Chaos in Hamburg, da gibt es gleich zwei Listen und eine ganze enge Verbündete von Wagenknecht kandidiert jetzt irgendwie gegen die Wagenknecht-Liste und die ersetzt in den Ländern dort, wo ihnen die Leute nicht passen, die da auf einmal jetzt in den Vorstand wollen, da setzt die dann, indem sie einfach neue Mitglieder reinspült, werden sie selektiert jedes Mitglied einzeln. Also es ist ziemlich absurd, was da läuft. Die vertreten alles und nichts. Da gibt es die Ersten, die jetzt ins Europaparlament erst vor ein paar Wochen gewählt worden sind, die schon davon reden, die Partei wieder verlassen zu wollen, weil es sei alles autoritär und blöd und doof. Und genau, kann ich alles bestätigen, weil ich habe das viele Jahre erlebt, wie Wagenknecht agiert und ihre Wagenknechte. Und so agieren sie halt jetzt in ihrer eigenen Partei. Und deswegen, ich glaube, die Menschen sind schlau genug, dass sie das erkennen und auch nicht wählen und dass es nur eine linke Partei gibt, die eine Chance hat, in den Bundestag zu kommen. Und es ist die Linke und es ist die Partei, die sich um soziale Gerechtigkeit, um Klimaschutz und um den Frieden kümmert und eben nicht das, was da Wagenknecht betreibt. Damit haben wir aber übrigens die Frage vom Anfang geklärt, also dadurch, dass die Wagenknecht-Partei ja tatsächlich irgendwie gar nicht mehr so wirklich existiert. Wenn mich also ein Konservativer fragt, wer die SED-Nachfolgepartei ist, da kann man doch noch getrost sagen, die Linke. Du darfst jetzt natürlich, wie das letzte Mal auch schamlos, auch wenn es jetzt die letzte Antwort schon war, eigentlich war es sie, noch eine halbe Stunde, nein, Quatsch, eine halbe Minute, mal schamlos Werbung machen für die Linke. Warum soll man die Linke wählen? Ich meine, die haben jetzt 5%, ihr habt 3 Silberlocken, aber warum sollte man tatsächlich die Linke wählen bei der nächsten Bundestagswahl? Weil im Moment alle nach rechts sich bewegen und alle, meine ich, von der AfD angefangen, die alle hinter sich herzieht, CDU, SPD, Grüne, Grüne zum Beispiel, weil das ja viele irgendwie nicht wahrnehmen oft, Cem Özdemir gestern sich geäußert hat in dem Interview beim Spiegel, der gesagt hat, wir müssen Migration begrenzen, sich alle nach rechts bewegen, durch alle, irgendwie alle Probleme, die wir auf der Welt haben, auf Geflüchtete, auf Migrantinnen geschoben werden, auf Minderheiten, auf Arme, auf Menschen, die Bürgergeld empfangen und das ist einfach falsch. Das ist sozusagen, wir sind als Linke die Einzigen, die im nächsten Bundestag eine Chance haben, vertreten zu sein, die sich diesen Rechtsruck nicht gefallen lassen, die sich nicht gefallen lassen, dass Merz und Scholz und Habeck und Co. gegen Geflüchtete und arme Menschen treten und diese Gruppe, die eher viel leidet und sehr viel irgendwie hinnehmen muss in ihrem Leben, auch noch als Sündenbürger herhalten muss. Wir werden an der Seite dieser Menschen stehen, wir werden die Stimme dieser Menschen sein, wir werden diejenigen benennen, die wirklich verantwortlich sind für die Krisen dieser Welt und an ihrer Seite stehen und mit ihnen gemeinsam uns dafür einsetzen, dass sich auch gesellschaftlich an dieser Stimmung und an dieser Logik etwas ändert. Und deswegen ist es unbedingt wichtig, dass es im nächsten Bundestag die Linke gibt als, ich habe gesagt, soziale Stimmen, als Stimme für Klimagerechtigkeit. Denn sonst wäre das Linkeste, was im nächsten Bundestag ist, Scholz. Und ich glaube, das will niemand. Na, dann sage ich mal, vielen Dank für das Interview. Gerne, vielen Dank euch für das Gespräch.